بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بيجينا تمنام من الله الله زيجن هاي المهتسشكايت من unserem Propheten محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ich bezeuge dass es kein Gott gibt außer Allah und dass Muhammad صلى الله عليه وسلم Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wie schon beim letzten Mal haben wir uns ein paar Verträge angeschaut, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Und der Grund für das Verbot liegt in verschiedenerlei Hinsicht. Aber ein Aspekt spielt sehr oft eine Rolle, ist eben, weil der verbotene Vertrag zu Zinsen führt, zu Riba führt oder zu Riba führen kann. Auch diese Gefahr da ist. Ihr könnt euch nicht erinnern, unser Prophet alaihi wasallam hat den Musabana Bay' verboten. Er hat auch den Araya Bay' grundsätzlich verboten, außer mit bestimmten Ausnahmen. Und all dies, weil die Mengengleichheit nicht gewährleistet werden kann. Und das bedeutet, es könnte zur Mengengleichheit kommen, aber es könnte auch zu einer Ungleichheit kommen, weshalb der Fadl Riba nicht ausgeschlossen werden kann. Das heißt also, es muss nicht unbedingt zum Riba kommen, aber es kann zum Riba kommen und deswegen wurde dieser Bi' verboten. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Verträge, oder wenn im Islam etwas verboten wird, dann nicht unbedingt nur, weil es auf jeden Fall zu Verbotenem führt, sondern weil es mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch zu Verbotenem führen kann. Auch wenn die Sache an sich vielleicht erlaubt ist. Heute wollen wir uns als erstes eine weitere Form des Bay'ah-Vertrages anschauen und das nennt man Dhimma gegen Dhimma. Wir haben am Anfang, als wir uns den Bay'ah-Vertrag angeschaut haben, Definition, da haben wir gesagt, wir haben verschiedene Definitionen genannt, aber letztendlich gesagt, dass es bei einem Bay'ah-Vertrag um den Austausch von Thaman gegen Muthman meistens geht. Manche haben gesagt, Mubay'atu malin bimal, das heißt der Austausch von Mal gegen Mal. Und Mal ist ja entweder Thaman oder Muthman, wie wir gesagt haben. Und dann in einer Definition haben wir gesagt, walau fi dhimma, das heißt, selbst wenn es eine Zahlungsverpflichtung ist, die jemand eingeht. Eine Zahlungsverpflichtung, die jemand eingeht, das heißt, er verspricht, einen bestimmten Thaman oder Muthman zu leisten. Er kauft etwas, aber er leistet jetzt im Moment nicht zum Beispiel den Geldbetrag, sondern er sagt, ich nehme mir Schulden auf. Okay? Das heißt, ich verpflichte mich zu einer Zahlung, das ist, was wir im Arabischen als Dhimma bezeichnen. Das heißt, er bürdet sich eine Schuld auf, eine Last auf, für die er gesetzlich verantwortlich ist. Und die Frage ist jetzt, wenn dies beidseitig geschieht, wie wir damit umgehen. Ja, also einer kann kaufen und sagen, ich bezahle in Raten. Wenn er in Raten bezahlt, ist es ja nichts anderes, als dass er zum Beispiel einen bestimmten Anteil bezahlt und den Rest bezahlt er später. Das heißt, er nimmt diese Schulden auf sich. Oder er nimmt die Schulden komplett auf sich, indem er gar nichts bezahlt. Er sagt, ich bezahle die erst in einer Woche. Gib mir das Auto, gib mir die Ware, aber ich bezahle erst in einer Woche. Das heißt, er bezahlt mit seiner Dhimma, mit seiner Zahlungsverpflichtung. Das ist unproblematisch. Aber was ist der Fall, wenn es beidseitig der Fall ist? Da haben wir einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Ibn Umar berichtet, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, etwas zu verkaufen, wobei beide es sich als Schulden anrechnen lassen. Auf Arabisch, naha an bay' al-kali'i bil-kali'. Okay? Dieser Hadith wurde von einigen Hadith-Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, kritisiert. Das heißt, angeprangert, eingestuft als unauthentisch, als da'if. Aber unabhängig von der Einstufung hinsichtlich der Authentizität ist die Bedeutung dieses Hadithes korrekt. Ist die Bedeutung dieses Hadiths korrekt. Und deswegen sagte Imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala, alle halten sich an die Bedeutung des Hadithes. Alle Gelehrten halten sich an die Bedeutung des Hadithes. Und dieser Hadith führt letztendlich zu verschiedenen Problematiken. Ein Problem ist das Risiko, auf Arabisch al-Gharar. und auch gleichzeitig die Unklarheit. Denn wenn jemand sagt, ich bezahle später, ist natürlich immer die Gefahr, ob er überhaupt bezahlen wird. Und ob man sich wirklich geeinigt hat auf das, was beide Seiten auch wirklich wollen. Denn wenn ich sage, ich zahle später die 100 zum Beispiel, und der eine versteht darunter 100 Euro und der andere versteht darunter 100 Dollar, dann ist es ein Problem. Wenn das gleich geschehen würde, wenn man gebar zahlt, ist deutlich, oder nicht? Dann sieht man die Währung sofort. Aber solche Sachen, das Hinausschieben, ich zahle es später, ich leiste die Ware später, dann kann es immer zu solchen Problemen führen. Also die Wahrscheinlichkeit wird größer. Ist doch klar, wenn ich ein Buch gebe und hier gehen die 10 Euro für, gegen dieses Buch, dann ist die Sache ganz klar. Das ist das Buch, was du bekommst, da sind 10 Euro, die ich genau für diese Ware bezahle. Die Sache ist erledigt. Wenn einer sagt, ich nehme das Buch, ich zahle die 10 später, ist eine Tür der Wahrscheinlichkeit geöffnet, dass etwas falsch verstanden wird. Die Scharia sagt dir, bis zu einem gewissen Grad erlaube ich diese Sache. Ja, damit, weil je enger man den Gürtel schnallen würde, desto problematischer werden solche Verträge. Desto schwieriger wird es für die Leute. Okay? Aber wenn jetzt die zweite Seite auch sagt, ich gebe dir das Buch nicht, sondern auch in erst in einer Woche, und du gibst mir das Geld in erst in einer Woche, dann ist die Problematik noch größer geworden. Also die Wahrscheinlichkeit, die Fehlerwahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas unklar ist, ja, noch größer geworden. Dann sagt die Scharia in dem Moment, stopp, in diesem Moment gilt das nicht mehr. Wenn ihr beide erst später aushändigen wollt, dann macht den Vertrag auch später. Okay? Das ist, damit wir verstehen, weil die Scharia möchte gerne, dass die Leute Klarheit haben und nicht Unklarheit haben. Auch kann es, wie heißt es, zu anderen Problemen führen. Zunächst einmal gilt für uns diese Art von Vertrag, wie gesagt, trotz der Schwäche des Hadithes, gilt unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala, als verboten. Und mehrere Gelehrte haben gesagt, das gilt als Ijma', also als Übereinkunft unter den Mujtahid-Gelehrten, wie eben Rushd das sagte, wie eben Qudama das sagte, und auch eben Al-Munzir, rahimahullah ta'ala, der dafür bekannt geworden ist, dass er sich kümmert um die Aussagen der Gelehrten, über die es eine Übereinkunft gibt. Also das gilt für uns als grundsätzlich gegeben. Was uns jetzt wichtig ist, welche verschiedenen Erscheinungsformen gibt es, wenn man diesen Hadith sozusagen zuwiderhandelt? Welche Formen der Zuwiderhandlung gibt es in Bezug auf diesen Hadith? Schauen wir uns verschiedene Fälle an. Fall Nummer 1, jemand bezahlt für Geld mit Geld. Jemand zahlt für Geld mit Geld. Was würde das bedeuten? Taban, für uns, wir haben die Regeln ja gelernt, wir wissen, wenn wir Geld gegen Geld tauschen, kommt es auf jeden Fall kommen auf jeden Fall die Riba-Regeln zum Einsatz. Ja? Kommen die Voraussetzungen Taqabut zum Einsatz und Tamathul oder nur einer von beiden, das kommt auf das Geld an, ob es das Gleiche ist oder nicht das Gleiche ist. Ja, das ist eine Wiederholung, weil wir haben gesagt, wenn es gleiche Währung ist, dann ist es ja wie Gold gegen Gold. Dann brauchen wir Taqabut und Tamathul. Sind es aber unterschiedliche Währungen, wie Dollar und Real zum Beispiel, dann haben wir wie Gold und Silber. Dann haben wir Taqabut, aber kein Tamathul. Haben wir kein Tamathul als Voraussetzung. Yani, ja. Schauen wir uns ein Beispiel an. Jemand leiht sich 1000 Euro für ein Jahr. Jemand leiht sich 1000 Euro für ein Jahr. Das heißt, nach einem Jahr sagt er, zahle ich das Geld zurück. Nach einem Jahr sagt der Verschuldete, der Medin, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. Was ist jetzt die Situation? Der Verschuldete, der Medin, auf ihn lasten 1000 Euro. Richtig? Auf ihn lasten 1000 Euro. Die kann er jetzt nicht zurückbezahlen. Er sagt, ich habe nach einem Jahr noch nicht die 1000 Euro, um sie dir zurückzubezahlen. Daraufhin sagt der Gläubiger ist derjenige, der das Geld verliehen hat, bezahle statt 1000 Euro 1100 Euro und dann gewähre ich dir Aufschub. Dann gewähre ich dir Aufschub. Sag Allah, ich kann das nicht hinstellen. Ein Glas oder irgendwas. Ja. Dann gewähre ich dir Aufschub. Was macht er in diesem Moment? Was hat er in diesem Moment gemacht? Er hat in diesem Moment 1000 Euro, die auf ihn lasten, getauscht die Schulden gegen weitere Schulden. Er hat Geld gegen Geld getauscht. Kale gegen Kale. Geldschulden gegen Geldschulden getauscht. Okay? 1000 hat er getauscht durch gegen 1100. Und hat dadurch sozusagen Aufschub gewonnen. Das ist natürlich eindeutig ein Fall des Hadithes, in der Prophet diesen Bay' verboten hat, weil man hier Schulden gegen Schulden bezahlt. Ja? Das ist eine Form dieses Verbots. Was ich euch vorhin erwähnt habe, ist eine Form. Das ist auch eine zweite Form, jetzt, die wir jetzt hier in der Reihenfolge als erste erwähnen. Ja, eine zweite Form wäre nicht Geld gegen Geld. Also noch einmal, das Besondere an dem Beispiel gerade eben war nicht, dass es Geld gegen Geld ist, sondern Geldschulden gegen Geldschulden. Weil Geld gegen Geld, welche Voraussetzungen da gelten, das wissen wir ja schon vorher. Okay, das haben wir ja schon bei den Reba-Regeln gelernt. Das ist jetzt neu dazugekommen. Neu dazugekommen ist, dass es eine Zahlungsverpflichtung ist, die gegen eine Zahlungsverpflichtung ausgetauscht wird. Zweitens, Ware gegen Ware. Ware gegen Ware, gesagt Allahu Khairan. Beispiel, jemand zahlt 1000 Euro für 100 Kilogramm Weizen. Okay? Aber, wie gerade eben auch, die 100 Kilogramm Weizen, die werden nicht sofort ausgehändigt, sondern erst später. Ja? Das nennt man übrigens Salam oder Salaf Bay'. Ja? Salaf Bay' bedeutet, dass du zum Bauern sagst, guck mal, du hast eine Fläche, auf der du bestimmte Sachen anbaust, wie zum Beispiel jetzt Weizen. Der Bauer ist daran interessiert, also du bist daran interessiert, die Weizen zu erhalten, wenn es zur Erntezeit kommt. Der Bauer ist daran interessiert, frühzeitig Geld zu erhalten, damit er arbeiten kann in dieser Saison, weil er Geld braucht, muss flüssig sein. Und dadurch ist er auch bereit natürlich, weil er im Voraus das Geld bekommt, den Preis natürlich zu drücken. Wenn er weiß ganz genau, die gesamte Ernte, die er dieses Jahr erhalten wird, wird er sofort loswerden. Und er bekommt das Geld sogar im Voraus, dann ist das für ihn ein großer Ansporn, das einzugehen. Das nennt man Salaf. Das nennt man Salaf. Und jetzt passiert Folgendes. Am Zahltag kann der Bauer keine 100 Kilogramm Weizen aufbringen. Und er sagt dem Käufer, statt dass ich dir 100 Kilogramm Weizen gebe, gebe ich dir 120 Kilogramm, dafür allerdings nach einer gewissen Frist. Er gewinnt Zeit, er hat ausgemacht zum bestimmten Zeitpunkt, die kann er nicht einhalten. Er will mehr Zeit haben. So, was ist aber jetzt passiert? Jetzt ist wieder eine Dhimma gegen Dhimma. Weil die Weizen sind weder die ersten Weizen sind da, noch die zweiten Weizen, die er versprochen hat. Das heißt, er verspricht zwei Sachen als Zahlungsverpflichtung. Und er tauscht Weizen gegen Weizen. In dem Moment läuten bei uns die Alarmglocken. Warum? Weil Weizen ist eine Ribasorte. Weizen ist eindeutig eine Ribasorte und die wird gegen eine andere Ribasorte getauscht. Also haben wir wieder hier einen klaren Fall von den Zinsregeln, die greifen. Also muss man hier aufpassen, beziehungsweise ist natürlich nicht erlaubt, ist haram, weil weil eben hier es zum Nasi'a-Riba kommt. Das gleiche gilt, Nasi'a-Riba und auch zum Fadl-Riba. Man hat ja 100 Kilogramm Weizen getauscht gegen 120 Kilogramm. Also haben wir Fadl-Riba ebenfalls. Und jetzt spielen wir das Spiel weiter. Angenommen, er sagt, ich habe keine 100 Kilogramm Weizen, sondern ich habe stattdessen 200 Kilogramm Datteln. Was haben wir jetzt? Wir haben wieder zwei Ribasorten. Datteln sind ebenfalls eine Ribasorte. Von der zweiten Kategorie, von der Kategorie Nahrungen. Okay? Wir haben also Datteln, die getauscht werden gegen Weizen. Die sind ungleich, ist kein Problem, weil sie sind ja nicht die gleiche Art. Der Prophet sagt, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِي الْأَصْنَافِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Aber er sagt, das heißt, wenn diese Arten sich unterscheiden, dann tauscht, wie ihr wollt. Das heißt, egal wie viel gegen wie viel. إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدْ, sagt er, sallallahu alayhi wa sallam, wenn der Austausch gleich geschieht. Wortwörtlich heißt es, wenn die eine Hand gibt und die andere Hand nimmt. Ja? Also haben wir hier einen Fall für den Nasi'a-Riba und nicht für den Fadl-Riba, weil der in diesem Fall nicht greift. Aber beide sind haram, wie wir deutlich gemacht haben. Insofern spielt das keine Rolle. طيب. Dritter Fall, Geld gegen Ware. Jemand leiht sich 10.000 Euro und am Stichtag, das heißt an dem ausgemachten Tag, an dem Tag, an dem er zu begleichen hat, kann er diesen Betrag nicht zurückbezahlen und bietet stattdessen an, 100 Kilogramm Weizen bis Ende des Jahres zu bezahlen. Okay? Dieser Fall ist ebenfalls ein Fall, der unter dieser Art fällt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, Zahlungsverpflichtungen gegen Zahlungsverpflichtungen auszutauschen, auch wenn es hier nicht zu dem Riba-Fall kommt. Aber es ist ein Fall, der unter dieser allgemeinen Aussage des Hadithes des Propheten sallallahu alaihi wasallam führt, unter diese allgemeine Aussage fällt. Das waren alles Beispiele dafür, dass zwei Personen im Spiel sind. Es könnte aber auch sein, dass eine dritte Person ins Spiel kommt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. A leiht sich 100 Euro von B. A leiht sich 100 Euro von B. A kann aber dann nach bestimmten Anzahl von Tagen seine Schulden bei B nicht begleichen. Dann kommt eine Person C ins Spiel und sagt, hör mal zu B, du willst ja das Geld haben von A. Ich gebe dir die 100 Euro. Ich gebe dir die 100 Euro. Dafür muss er mir 110 Euro zurückbezahlen. Dafür muss er mir 110 Euro zurückbezahlen. Das wäre ebenfalls ein Fall von Zahlungsverpflichtung gegen Zahlungsverpflichtung, weil beide Gelder, wieder die 100 Euro, sind da von der Person, die es zu bezahlen hat, von der Person A, die sie gehen. Noch die 110 Euro sind da, die an C zu bezahlen sind. Aywa. Tayyib. In manchen Fällen kommt es, wie wir gesehen haben, nur zum Nasi'a-Riba. In anderen Fällen kommt es, aber auch zum Fadl-Riba. Und das, wie gesagt, kommt immer darauf an, welche Riba-Sorten wir gegeneinander austauschen und welche nicht. Dann schauen wir uns eine weitere Thematik an, die in Bezug auf Bay'a-Verträge von wichtiger Bedeutung ist. Und zwar heißt das Kapitel, auseinanderzugehen, bevor die Waren ganz oder teilweise entgegengenommen worden sind. Wechselt man Geld, so muss der Taqabud sofort stattfinden. Der Taqabud muss auf jeden Fall bei Geld gegen Geld sofort stattfinden. Der Tamathul haben wir gesagt, wenn es die gleiche Währung ist, ansonsten nicht. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand kauft für 100 Euro 500 Rial. Jemand kauft für 100 Euro 500 Rial. Die Mengengleichheit, Tamathul, ist uninteressant, aber der Taqabud ist interessant und wichtig. Das haben wir schon bereits erwähnt, das ist bis jetzt ist ja eine Wiederholung. Aber wir möchten hinzufügen, dass dieser Taqabud vollständig sein muss. Vollständig. Angenommen, was bedeutet, er muss vollständig stattfinden? Schauen wir uns das Beispiel an. Jemand will 100 Euro bezahlen und dafür 500 Rial kaufen. Dann händigt er die 100 Euro aus und der andere sagt, ich gebe dir die 500 Rial morgen erst. Das wäre ein ganz klares Beispiel dafür, dass der Handel Fasid ist. Und das bedeutet, er muss die 100 wieder zurückgeben. Wenn der Bay'a-Vertrag Fasid ist, das bedeutet, die Eigentümer wechseln sich nicht. Das bedeutet ja, der Bay'a-Vertrag ist Fasid letztendlich. Aywa. Sollten sie das trotzdem machen und der andere erst am nächsten Tag seine 500 Rial aushändigen, dann lasten auf diese beiden, wal'iyadu billah, der Fluch Allahs und der Engel und derjenigen, die sie verfluchen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, la'ana Allah akil al-riba wa mukila. Das heißt, möge Allah diejenigen verfluchen, die Zinsen verschlingen und die es hergeben. Diejenigen, die es zu essen geben, heißt es wortwörtlich, und die es essen. Die es essen, die es zu essen geben. Deswegen sind beide gleichermaßen verflucht. Dabei verflucht, liebe Geschwister, yani, das gehört zu den schlimmsten Dingen überhaupt in diesem Leben. Denn Allah Azza wa Jal hat darauf hingewiesen, und das ist das Problem, was viele Leute nicht sehen, dass diese Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, deren Schaden erkennst du in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Und der eine denkt, meint sich, ich habe diesen Vertrag eingegangen und mir geht's gut. Ich habe das Haus gekauft und mir geht's gut und mir ist nichts passiert. Liebe Geschwister, die schlimmste Katastrophe überhaupt ist, dass man nicht erkennt, dass man sich am Abgrund befindet. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran al-Karim, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, das sind jene, die Allah verflucht hat. Es geht im anderen Zusammenhang, aber wichtig ist, guck mal, die Folge des Fluches. Das sind jene, die Allah verflucht hat, und deswegen hat er sie فَأَصَمَّهُمْ. Das ist der Taube. Das heißt, Allah hat sie taub gemacht und ihre Augen blind gemacht. Und ihr wisst ganz genau, es geht nicht darum, dass sie nicht wirklich mit ihren Ohren hören können und dass sie nicht wirklich mit ihren Augen sehen können. Nur das Problem ist, sie hören nicht mehr die Wahrheit auf eine Art und Weise, dass sie Einfluss hat auf ihr Handeln. Sie hören nicht mehr diese Warnung Allahs und seines Propheten und der Gelehrten und der Prediger, sodass diese Warnung an ihre Herzen gelangt und sie dazu bringt, vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala diesen Zinshandel zu unterlassen. Und das Gleiche, sie sehen mit ihren Augen, körperlich, physisch, aber sie sehen nicht, dass es verboten ist. Das sind diejenigen, Gott bewahre, die ihre Meinung geändert haben. Das sind diejenigen, wenn man ihnen sagt, sie sagen, guck mal Bruder, ich hatte früher auch diese Meinung und ich dachte auch, das wäre verboten, aber auch jetzt habe ich meine Meinung geändert. Ich sehe das heutzutage nicht mehr als so schlimm an. Weil ich habe es probiert und viele machen das und viele Gelehrte erlauben das. Und ihr seht, der hat das gemacht, der hat das gemacht und guck mal, wie gut es ihm geht und so weiter und so fort. Sie erkennen nicht mehr die gefährliche Situation, in der sie sich befinden. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt hat, dass ihre Herzen blind geworden sind und die Wahrheit nicht mehr erkennen. Und deswegen kannst du so einer Person predigen, Tag und Nacht ihnen Hadith erzählen und Tag und Nacht ihnen Ayat aus dem Koran vorlesen, die Sahaba bei ihnen Gänsehaut erweckt hätte und sie zum Handeln gebracht hätte, aber bei diesen Menschen, es bewegt sie nicht mehr. Bewegt sich krass. Warum? Weil es gibt da etwas zwischen ihren Ohren und ihren Herzen, zwischen Augen und ihren Herzen, sodass diese Information nicht mehr dahin gelangt, wo sie eigentlich gelangen muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor schützen und bewahren. Und deswegen ist nicht jede Meinungsänderung, die man hat im Laufe seines Lebens, ein Fortschritt oder eine Weiterentwicklung, sondern Gott bewahre, es kann ein Weg sein, ein Abirren sein vom geraden Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala tut niemandem Unrecht. Allah subhanahu wa ta'ala tut niemandem Unrecht, sondern wenn Allah jemanden in die Irre führt, dann aufgrund dessen, was er mit seinen eigenen Händen erworben hat, möge Allah mich schützen davor bewahren. Deswegen können wir nicht mehr machen, als dass wir uns gegenseitig davor warnen, solche Dinge zu begehen, für die Allah subhanahu wa ta'ala sogar den Krieg erklärt hat. Wichtig ist in dieser Angelegenheit, wir haben ja gesagt, Taqabud. Taqabud bedeutet, der gegenseitige Austausch muss sofort stattfinden. Die Frage ist, was bedeutet es, dass der gegenseitige Austausch sofort stattfinden muss und was bedeutet es, dass er komplett stattfinden muss? Schauen wir uns dazu einen Hadith an von Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma. Ibn Umar sagte, ich pflegte beim Baqi' Kamele zu verkaufen. Baqi' ist der berühmte Friedhof in Medina neben der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich pflegte beim Baqi' Kamele zu verkaufen. Ich verkaufte für Dinar und nahm stattdessen Dirham. Das müssen wir gleich verstehen. Ich verkaufte für Dinar dieses Kamel für 10 Dinar. Aber wenn dann die Person kam, um die Schulden zu begleichen, hat sie mir nicht Dinar gegeben, sondern Dirham gegeben. Klar? Und manchmal verkaufte ich für Dirham und nahm stattdessen Dinar. Wenn jemand zum Tag der Schuldenbegleichung kommt und dir sagt, ich möchte, er hat bei dir Schulden gemacht, 100 Euro, und am Tag, an dem er die Schulden begleichen will, sagt er immer zu, ich habe jetzt bei mir keine 100 Euro, aber ich habe einen Goldring oder ich habe Dollar oder ich habe irgendeine andere Währung, dann tauscht er praktisch Währung gegen Währung, richtig? Das ist der entscheidende Punkt in diesem Hadith, damit wir ihn ordentlich verstehen. Er sagte, radiallahu anhuma, für das eine nehme ich vom anderen und gebe dem einen vom anderen. Ja, wie ich gesagt habe, Dinar gegen Dirham. Dann bin ich zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gegangen, als er gerade im Haus von Hafsa radiallahu anha war. Ich sagte, o Gesandter Allahs, einen Moment, ich will dich was fragen. Ich verkaufe beim Baqi' Kamele, ich verkaufe für Dinar und nehme stattdessen später Dirham. Und manchmal verkaufe ich für Dirham und nehme stattdessen später Dinar. Für das eine nehme ich vom anderen und gebe dem einen vom anderen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, es ist kein Problem, wenn du es für den Tagespreis nimmst, solange ihr nicht auseinander geht und noch eine Rechnung zwischen euch offen ist. Das entscheidende Wort in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, dass man nicht auseinandergehen darf, solange noch eine Rechnung offen ist. Insofern hat der Prophet ﷺ, dieser Hadith ist übrigens umstritten. Dieser Hadith ist umstritten und deswegen ist dieser Hadith für uns nicht die Grundlage dieser Thematik. Sondern Grundlage der Thematik sind für uns die allgemeinen Regeln, die wir gelernt haben. Und die allgemeinen Regeln, die wir gelernt haben, bedeutet, man darf Dinar gegen Dirham tauschen und es muss nicht die Mengengleichheit, der Tamathul, muss nicht eingehalten werden, aber was? At-Taqabud. Und insofern ist es kein Problem. Jemand kommt zu dir und sagt, ich habe bei dir 100 Euro Schulden, ich begleiche sie aber mit 200 Dollar. Bist du damit einverstanden? Wenn das geschieht und ihr auseinandergeht und die Rechnungen sind alle zwischen euch beglichen, khalas, bleibt nichts mehr übrig, ist kein Problem. Aber wenn er sagt, zum Beispiel, begleiche einen Teil davon mit 100 Dollar und den Rest gebe ich dir inshallah später oder sowas in der Richtung, dann wäre das ein Problem, es sei denn, man definiert klar, für was das Geld gewesen ist. Also angenommen, jemand hat bei dir 100 Euro Schulden und am Tag der Begleichung der Schulden sagt er, statt 100 Euro gebe ich dir 100 Dollar oder 110 Dollar oder 200 Dollar, ist kein Problem. Er nimmt es und die Sache ist erledigt. Wenn er aber sagt, ich bezahle einen Teil davon, dann muss er ihn definieren. Weil der andere Teil bleibt als Schulden. Er kann sagen, ich bezahle für die 50 Euro 50 Dollar. Und die anderen 50 Euro, die er noch Schulden hat, die bleiben. Das wäre kein Problem. Weil 50 Dollar oder 52 Dollar oder 53 Dollar gegen 50 Euro sind unproblematisch. Weil der Tamathul, haben wir gesagt, ist keine Voraussetzung. Richtig? Aber der andere Teil bleibt dann als Schulden. Ich mache ein drittes Beispiel. Wieder hat jemand bei dir 100 Euro Schulden. Dann kommt er am Stichtag und sagt zu dir, ich möchte die 100 Euro bei dir begleichen. Aber ich habe keine 100 Euro. Ich habe nur Dollar. Nimmst du von mir 150 Dollar? Er sagt, kein Problem. Er sagt, khalas, ich gebe dir 150 Dollar, aber in Raten. Haram. Warum? Weil jetzt ist es plötzlich nicht mehr, Taqabud ist nicht mehr gewährleistet. Er zahlt jetzt die 100 Euro für 150 Dollar in Raten ab. Und schon ist der Taqabud verletzt. Anders als im zweiten Fall, den ich vorhin erwähnt habe, als er gesagt hat, ich zahle für die ersten 50 Euro, zum Beispiel 52 Dollar. Und die Rest bleiben an Schulden. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, gucken wir, der Tageskurs, wie er ist. gucken wir, wie viel du haben möchtest für die restlichen 50 Euro, und wir einigen uns auf einen neuen Betrag. Ja? Das ist ein anderer Fall. Falls man das nicht verstanden hat, nochmal das anhören, inshallah ta'ala, damit man diese beiden Sachen miteinander nicht verwechselt. Gleichzeitig haben wir gesagt, muss der Austausch am Ort stattfinden, und das bedeutet im gleichen Raum, wenn man sich in einem Raum befindet. Das heißt, wir hier, wir befinden uns jetzt hier in der Moschee, und die Moschee hat seine bekannten Türen, und sobald jemand den Raum verlassen würde, wäre die Situation beendet. Das heißt, vor dem Verlassen muss es stattfinden. Und solange wir uns noch in der Sitzung befinden, haben wir damit kein Problem. Beispiel dafür, um das klar zu machen: Ich tausche 100 Dollar gegen 110 Euro. Ich gebe dir nur die Hälfte, und dann bewegst du dich in der Moschee, gehst du gerade zu jemandem, redst du kurz weiter, kommst wieder zurück, und dann gebe ich den restlichen Betrag aus meinem Geldbeutel, den ich rausgesucht habe. Ist kein Problem, weil wir uns noch im gleichen Raum befinden, wie als wir gesprochen haben über das situationsbedingte Rücktrittsrecht, und zwar Majlis Khiyar, Khiyar Majlis. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, ansonsten kann man sich ja nochmal anhören. Ansonsten, wenn er den Raum verlassen würde, das ist der Moment, an dem es zu dem Verbot käme und der Handel ungültig würde, weil man, wie gesagt, den Taqabud nicht eingehalten hat. Wallahu a'lam. Ich gebe euch ein feines weiteres Beispiel, was alles zu tun hat mit dieser Angelegenheit. Jemand geht und tankt sein Auto für 80 Euro. Er legt dem Käufer, weil es keinen 80-Euro-Schein gibt, ich bitte darum, dass die Kinder in Schartala draußen weiterspielen, barakallahu fikum, weil wir gerade Unterricht, und nicht, dass wir gestört werden, weil wir nehmen auch den Unterricht auf und möchten in Schartala nicht, dass die Brüder, die extra zum Lernen gekommen sind, dadurch gestört werden, barakallahu fikum. Da es aber keinen 80-Euro-Schein gibt und nur einen 100-Euro-Schein gibt, legst du dem Tankwärter 100 Euro hin. Du willst 20 zurückhaben, oder nicht? Das bedeutet, die 80, die du gegeben hast, waren für das Benzin. Die 20 sind für 20, die du zurückbekommst. 20 gegen 20 ist ein typischer Fall für Riba. Also ist hier der Taqabud muss gewährleistet sein und der Tamathul muss gewährleistet sein. Beides. Okay? Ist ja kein Problem. Du bist ja an der Kasse, er nimmt den 100er, gibt den 20er und sagt, es ist erledigt. Das ist der Normalfall. Aber manchmal kann es sein, dass der Verkäufer sagt, ich habe kein Wechselgeld. Ich muss kurz zum Nachbarn gehen. Ich muss kurz aus dem Geschäft rausgehen, holen das Geld und komme ich wieder zurück. In dem Moment, wo er den Raum verlässt, kommt es zum Riba. Weil der Nasi'a Riba nicht eingehalten worden ist. Beziehungsweise der Nasi'a Riba hat stattgefunden, weil er Taqabud nicht eingehalten worden ist. Deswegen ist es Haram und ein Fall für Nasi'a Riba. Und die Lösung in diesem Fall ist, dass man den Verkäufer damit beauftragt, die eigenen 20 Euro zu wechseln. Das mag für den einen oder anderen spitzfindig klingen, ist aber ein entscheidender Unterschied. Der Unterschied zwischen, dass man das Geld selbst wechseln geht, oder der Unterschied, ob der Verkäufer von sich aus den 100er irgendwo draußen wechseln geht oder ob du den Verkäufer damit beauftragt hast, das Geld zu wechseln, ist der Unterschied zwischen einem Amin und einem Damin. Was ist der Unterschied zwischen einem Amin und Damin? Das sind zwei Begriffe, die man unbedingt kennen muss und verstanden haben muss, weil das im Fiqh immer wieder vorkommt, gerade bei Fiqh al-Buyu' oder al-Mu'amalat. Der Amin ist der Anvertraute. Der Anvertraute bürgt nur bei Fahrlässigkeit. Der Amin bürgt nur bei Fahrlässigkeit. Der Damin, der Garant, bürgt auch, wenn er nicht fahrlässig gewesen ist. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Was bedeutet Fahrlässigkeit? Fahrlässigkeit würde bedeuten, dass jemand zum Beispiel 1.000 Euro, die er für jemand anderes aufbewahren muss, ich gebe dir 1.000 Euro, kannst du bitte bei dir behalten, ich muss verreisen, wenn ich wiederkomme, will ich mein Geld wieder haben. Und was machst du mit dem Geld? Du legst das Geld irgendwo einfach in der Moschee auf den Heizkörper in einem Umschlag und gehst weg. Und sagst, inshallah, da wird schon keiner nehmen. Alas? Jeder Vernünftige würde sagen, das ist unverantwortlich, wie er damit umgegangen ist. Deswegen, wenn dieses Geld gestohlen wird, dann muss derjenige dafür bürgen. Der Amin. Der muss dafür bürgen. Anders wäre, würde er nicht bürgen, wenn er damit ordnungsgemäß umgeht. Er nimmt diese 1000 Euro, macht sie in seinen Geldbeutel, macht sie in seine Hosentasche, wo auch sein Geld hin tut. Und jetzt kommt ein Dieb während des Gebetes und klaut ihm den Geldbeutel, ohne dass er es merkt. In diesem Fall würden wir sagen, der Amin würde nicht bürgen, weil er ist damit ordnungsgemäß umgegangen, wie er es hätte machen müssen. Der Damen ist anders. Der Damen, der Garant, der bürgt, auch wenn er nicht fahrlässig damit umgegangen ist. Wer ist ein Damen? Beispiel, jemand, der von dir Geld leiht. Jemand, der von dir Geld leiht. Jemand kommt zu dir und leiht 1000 Euro. Er ist ein Damen. Damen für was? Für die 1000 Euro, die er von dir geliehen hat. Das bedeutet, wenn er mit dem Geld fahrlässig umgeht, nicht fahrlässig umgeht, interessiert uns alles nicht. Er schuldet dir 1000 Euro und du willst die 1000 Euro auch wieder haben. Ob er sie verloren hat, verbrannt hat, verschwendet hat, vernünftig investiert hat, das ist alles für uns unerheblich. In jedem Fall gehören dir die 1000 Euro und der, der das geliehen hat, eben der Verschuldete, der Medin, er ist Bürger. Okay? Das ist der Unterschied zwischen Damen und Amin. Und ich bitte darum, diese Begriffe zu lernen, weil diese spielen für uns eine große Rolle. Und das ist auch, sagt man, der Grund, warum du auch keine Zinsen nehmen darfst. Ja? Weil derjenige, der von dir Geld leiht, ist Damen. Er ist kein Amin. Und deswegen darfst du auch von ihm kein Fadl Riba nehmen, Gott bewahre. Tayyib. Und hier in dem Moment, wo der Tankwärter, der Verkäufer, von dir beauftragt wird, das Geld zu wechseln, ist er dein Wakil und dein Amin. Er ist dein Wakil und ein Wakil ist ein Amin. Was ist ein Wakil? Wakil ist der Bevollmächtigte. Er ist von dir bevollmächtigt worden. Und der Bevollmächtigte handelt in deinem Namen. Und es wäre so gerade, als würdest du selbst das Geld wechseln. Insofern wäre es in diesem Fall kein Riba. Weil wenn du Geld mit dir selbst wechselst, ist das kein Problem. Du darfst dein eigenes Geld mit dir selbst wechseln. Aber ein anderer darf nicht mit deinem Geld wechseln, ohne die Riba-Regeln einzuhalten. Klar? Also wenn du jetzt 100 Euro in der einen Hand hast und 200 Dollar in der anderen Hand hast. Und wie du das mit dir selbst tauschst, ist doch deine Sache. Spielt keine Rolle. Wichtig ist, wie es in anderen Menschen ist. Okay? Und dem Moment, wo du den Verkäufer beauftragst, ist er dein Wakil. Und dein Wakil ist wie du selbst. Und deswegen käme es dann nicht zum Riba. Aber der Unterschied ist eben, liebe Geschwister, und das ist jemand könnte sagen, ist nur Spitzfindigkeit. Nein, in dem Moment ist er nämlich, wenn du ihn beauftragst, ist er Amin und nicht mehr Damin. Er ist Amin und nicht mehr Damin. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Angelegenheiten. Allahu tabarak ta'ala, a'la. Tayyib, noch eine Thematik. Wie zu Beginn erklärt, kann man manchmal Konkretes kaufen oder man kann etwas in Form einer Dhimma kaufen. Das haben wir am Anfang erwähnt, als wir gesagt haben, ich gehe in ein Geschäft rein und ich möchte ein Exemplar von Sahih al-Bukhari kaufen. Ist das jetzt ein konkretes Ein oder ist es ein uninkonkretes Dhimma? Eindeutig Dhimma. Okay? Weil es egal, welches Buch er mir jetzt gibt, es ist ein Bukhari-Exemplar. Wenn ich aber sagen würde, ich möchte genau dieses Exemplar von Sunan Abi Dawud kaufen. Warum? Ist egal. Kann sein, weil da eine Unterschrift drin ist, Handschrift drin ist. Mega, ich möchte genau dieses Exemplar haben. Dann ist es ein. Dann ist es ein konkretes, haben wir das genannt. Richtig? Dasselbe gilt auch beim Geld. Ist für uns selten der Fall. Aber wenn jemand sagen würde, ich möchte umgekehrt dieses Buch, mit diesem Buch möchte ich diesen 20-Euro-Schein kaufen. Er sagt dir, okay, ich gebe dir einen anderen. Er sagt, nein, ich möchte genau diesen haben. Warum genau diesen? Es kann Gründe geben dafür. Weiß ich nicht. Kann sein, es gibt Gründe dafür, weil, wie gesagt, hier ist ein Fingerabdruck drauf. Kann sein, dass, erinnert ihn, weil das eine Zeichnung drauf, erinnert ihn an irgendetwas. Spielt keine Rolle. Er sagt, ich möchte diesen 20-Euro-Schein. Kann sein, dieser 20-Euro-Schein wird bald entwertet und es hat für ihn aber einen persönlichen Wert, er möchte ihn haben, weil es eben, es kann sein, vor einigen Jahren gab es die Deutsche Mark noch, ja, also ein paar Jahrzehnten, und kann sein, er möchte diese 10 D-Mark haben, ja, die haben keinen Wert mehr, aber er möchte genau diesen Schein haben, kein anderer. In diesem Fall wäre es auch wieder ein. Damals war es wichtig, weil damals gab es Gold und Silber. Und die Gold- und Silbermünzen waren nicht immer alle gleich. Also wenn du heute Münzen anschaust, die sind wahrscheinlich alle gleich. Aber eine Goldmünze damals muss nicht gleich sein wie eine Goldmünze. Die sieht gleich aus. Aber kann sein, die eine ist schwerer als die andere. Beim einen ist mehr Nickel drin als beim anderen. Einer ist mehr 24 Karat, das andere ist 20 Karat. Ja? Das eine sieht schöner aus als anders. Das eine hat das Schöne, ist ganz anders gegossen. Heutzutage, wenn man Goldbarren kauft, sie haben eine bestimmte Form. Die gefällt die Form, die gefällt die Form, die andere Form nicht. Insofern seht ihr, liebe Geschwister, dass das alles eine große Rolle spielt, gerade damals. Also ob es was Konkretes war oder nicht. Kauft jemand also ein Buch mit einer ganz konkreten Münze, dann darf er diese auch nicht durch eine andere austauschen. Daraus ergibt sich, dass im Falle von gestohlenem Geld der gesamte Bay'-Vertrag fasid wäre. Zwei Fälle, nochmal. Das Buch gegen eine ganz konkrete Münze. Wenn sich herausstellt, dass diese konkrete Münze im Nachhinein gestohlen war, ist der Vertrag ungültig. Logisch, ne? Ich glaube, das ist eindeutig, weil der Vertrag, weil das Geld gehört ihm gar nicht. Er verkauft etwas Konkretes und das hat ihm gar nicht gehört. Du kannst nicht was tauschen, was dir nicht gehört. Vertrag ist ungültig. Ich habe auch keinen Anspruch, fragen später, ich habe auch keinen Anspruch, ihm zu sagen, gib mir eine andere. Weil es ging um diese konkrete Münze. Aber umgekehrt, zweites Beispiel, meine ich, ich verkaufe dieses Buch für ein Gramm Gold. Und er hat mir ein Gramm Gold gegeben und nachher stellt sich heraus, dieses Gramm Gold war gestohlen. Dann habe ich das Recht zu sagen, nimm deine 1 Gramm Gold gestohlene Münze, gib es bitte dem zurück, von dem du sie gestohlen hast, und gib mir stattdessen eine andere. Ich habe Anspruch darauf. Und er ist gezwungen dazu, das zu machen. Ja? Das ist der Unterschied zwischen, haben wir gesagt, zwischen, ob das ein konkretes Zahlungsmittel war oder eben nicht. Ich kann natürlich auch den Vertrag auflösen, wenn ich möchte. Ja? Genau. Beispiel, jemand tauscht einen bestimmten Silberbarren gegen einen bestimmten Silberbarren und stellt danach fest, dass der Silber des Barren, den er bekommen hat, teilweise schon oxidiert ist, also dunkel geworden ist. Ihr wisst, Silber verbindet sich mit Sauerstoff in der Luft und wird deswegen dunkler. Deswegen muss man das nach einer Zeit wieder reinigen, polieren, wie auch immer man das nennen mag, mit Aluminium oder mit anderem poliert man das. In diesem Fall, wie gesagt, trifft auf uns das Gleiche zu, was wir gesagt haben. Denn ich habe einen bestimmten Goldbarren gegen einen bestimmten Goldbarren, aber der ist nicht mehr so schön, wie er eigentlich sein sollte. Also kann man den Vertrag entweder auflösen oder sich damit zufrieden geben. Warum? Weil es ging um diesen konkreten. Man kann nicht sagen, ich möchte einen anderen als Ersatz haben. Ja. Ja, eigentlich haben wir noch zwei Themen bei diesem Kapitel. Das machen wir noch, inshallah ta'ala, das wichtig ist. Vorletzte zu diesem Kapitel, Riba, und da sind wir auch damit komplett fertig. Und zwar die Riba-Regelungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Es gibt manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, die, oder es hat sich manchmal verbreitet unter manchen Muslimen, dass sie gesagt haben, Riba zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen sei erlaubt. Und diese Ansicht ist zurückzuführen auf die Ansicht mancher Ulama aus der hanafitischen Rechtsschule, die es erlaubt haben, mit den Nicht-Muslimen, denen man im Krieg steht, von ihnen Zinsen zu nehmen. Dass man von denjenigen, mit denen man im Krieg steht, Zinsen nehmen darf. Das haben manche Hanafitische Gelehrte erlaubt und gesagt, aufbauend auf was? Aufbauend darauf, dass man sowieso mit ihm im Krieg ist. Und im Krieg passieren noch viel schlimmere Dinge und man in Anführungsstrichen beraubt sich gegenseitig. Wie ein Land erobert ein anderes Land, was macht es automatisch? Es nimmt von ihm alle Bodenschätze und alles, was es dort findet. Okay? Und darauf basierend haben sie gesagt, wenn sie schon den Besitz nehmen dürfen, in Anführungsstrichen in einem Krieg, ja, nehmen sie den Besitz der anderen gewaltsam, dann erst recht, wenn die anderen damit einverstanden sind. Und deswegen haben sie es erlaubt, manche von ihnen, wie gesagt, dass man Riba-Verträge mit ihnen eingehen darf unter diesen Umständen. Das Problem ist, unabhängig von dieser Ansicht, ist, dass die Menschen heutzutage das auf eine falsche Situation übertragen. Warum ist die Situation total falsch? Weil sie es übertragen auf alle Nicht-Muslime, egal ob man im Krieg ist oder im Frieden ist. Und zweitens, weil sie den Spieß umgedreht haben. Die Muslime sind nicht mehr diejenigen, die die Zinsen nehmen, sondern sie sind diejenigen, die die Zinsen geben. Und deswegen das aufzubeziehen, ist in zweierlei Hinsicht problematisch. Und deswegen können wir uns mit dieser Ansicht nicht anfreunden. Deswegen gilt, was es zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, gerade für unsere Situation hier, dass das Zinsnehmen geben verboten ist für uns Muslime religiös und dass wir solche Verträge nicht eingehen dürfen, egal ob wir die Zinsen nehmen oder geben. Weil diese Ansicht, die das erlaubt hat, auch nicht unsere Situation widerspiegelt. Versteht ihr? Insofern können wir sagen, für unsere Situation kennen wir keinen Gelehrten, der das erlaubt hat. Und diejenigen, die sich darauf berufen, haben diese Aussagen der Ulama, rahimahullah ta'ala, falsch verstanden. Insofern ist der Vertrag auch, also zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, müssen genauso die Riba-Regeln eingehalten werden. Und der zweite Grund ist auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Allah hat den Bi'a erlaubt und den Riba verboten. Und Allah hat keinen Unterschied gemacht zwischen Muslimen mit Muslimen oder Muslimen mit Nicht-Muslimen. Und das ist eine Aussage. Und selbst wenn wir, also das ist gerade die Situation, in der wir uns heute befinden oder auch damals befunden haben, unser Prophet a.s.w. hat doch gelebt, einmal in einem Staat mit mehrheitlich Nicht-Muslimen in Mekka und einmal in einem Staat im zweiten Phase von Medina mit mehrheitlich Muslimen und mit Ahlul Kitab zusammen, richtig? Und bring uns ein Beispiel aus dieser oder jener Phase, in der ein Muslim mit dem Einverständnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam Riba-Verträge gemacht hat und mit der Begründung, dass es eben keine Muslime gewesen sind. Ja. Und deswegen können wir diese Ansicht nicht vertreten und für uns gilt, dass es absolut verboten ist, haram ist, egal ob man in einem muslimischen Land ist oder in einem nicht-muslimischen Land ist, dass man Riba-Verträge eingeht. Die letzte Frage, die wir in Bezug auf das Riba-Kapitel und Bi'a-Verträge beantworten wollen, ist, wie verhält es sich mit einer Ware, die man in Ratenzahlung kauft und man noch vor Ende der Ratenzahlung verkaufen möchte? Also man kauft eine Ware, man zahlt sie aber in Raten ab und noch bevor man die letzte Rate bezahlt hat, verkauft man die Ware weiter. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben dies als ein Riba-Geschäft bezeichnet, weil sie sagen, das ist ein Beweis dafür, dass er die Ware nur gekauft hat, um sie weiter zu verkaufen. Im Grunde genommen hat er Geld bezahlt, und ihm ging es nicht um die Ware, sondern ihm ging es darum, Geld zu geben, um mehr Geld zu erhalten. Der Beweis, er hat nicht einmal die Ware abbezahlt und schon hat er sie weiterverkauft. Wir sagen, diese Ansicht erwähnen wir, damit man weiß, dass es diese Ansicht gibt. Damit, wenn jemand dir damit argumentiert, sagt, der gelehrte Sohn so hat das verboten, dann sagst du ihm, das weiß ich, dass der gelehrte Sohn so das verboten hat. Das ist für mich keine Überraschung, dass das gibt. Aber die Frage ist, ist das die Ansicht aller Gelehrte oder ist das die Ansicht mancher Gelehrte? Und wenn das die Ansicht mancher Gelehrte ist, dann ist das die richtigere Ansicht. Ist das die Ansicht, die den Beweisen am nächsten ist? Und die Antwort lautet nein. Die Ansicht ist schwach. Diese Ansicht ist schwach. Und wir sagen, denn wenn diese Ansicht korrekt wäre, das heißt, wenn es richtig wäre zu sagen, ein Kaufvertrag darf man nicht eingehen, wenn es einem nur um das Geld geht, dann dürfte man fast keine Kaufverträge abschließen. Und dann wäre praktisch der Beruf Händler müsste aussterben. Ja? Weil jeder Händler kauft eine Ware, in der Regel geht es nicht um die Ware, gerade der Großhändler, er kauft, um sie zu verkaufen. Ja, ihm geht es um das Geld. Aber es ist vollkommen irrelevant, mit welcher Absicht er die Ware kauft. Sondern uns ist interessant, wie sieht der Kaufvertrag aus. Der Kaufvertrag ist Thaman gegen Muthman, Sache ist erledigt. In dem Moment, wo er den Vertrag eingeht, auch wenn er Ratenzahlung ausmacht, ihm gehört diese Ware. Und wenn ihm die Ware gehört, dann ist er Damin für diese Ware. Das heißt, er garantiert für diese Ware, er bürgt für diese Ware. Und in dem Moment darf er sie auch verkaufen. Ja, wenn er für die bürgt, dann hat er auch das Recht damit, Geschäfte zu machen. Ja, weil wenn er jetzt das Geld, die Ware gekauft hat und er verkauft die Ware oder verleiht die Ware, dann steht ihm der Nutzen aus dieser Ware zu, aber auf ihn lastet auch der Schaden, falls irgendein Schaden dadurch entsteht. Deswegen darf er auch damit Gewinn machen. Er ist Damen für diese Ware. Insofern ist es gemäß der richtigeren Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, erlaubt, eine Ware vor Ende der Ratenzahlung zu verkaufen, sofern sie einem gehört. Anders wäre, wenn man sagt, ich zahle in Raten ab, aber unter der Bedingung, dass die Ware, also der Verkäufer sagt, ich verkaufe die Ware in Raten, aber das gilt erst als dein Eigentum, wenn du sie abbezahlt hast. Vorher bleibt sie in meinem Besitz. Das wäre was anderes. Dann natürlich erst mit der letzten Zahlung gehört ihm die Ware vor, gehört sie ihm nicht. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die heutzutage öfter stattfindet. Wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jetzt machen wir ein paar Minuten, zwei Minuten Pause, inshallah. Und dann machen wir mit dem zweiten Unterricht weiter. Ein paar Hadithe machen wir immer, inshallah. Fragen bezüglich der jetzigen? Ende. Die Fragen, also auch die Geschwister im Internet, falls sie Fragen haben, es gibt Fragen, wir machen nicht lange, ein paar Hadithe machen wir. Und falls es Fragen zum Unterricht gibt, könnt ihr nach dem zweiten Unterricht die stellen. Inshallah, so 10 Minuten, 15 Minuten, inshallah.